Verwunderlich ist da bereits die Art und Weise, wie die königlichen Schriftsätze zustande gekommen sein sollen. Ganz wie ein kleiner Privatmann, dem der Staatsanwalt eine Klageschrift ins Haus geschickt hat und der nun angsterfüllt nach dem Rechtsanwalt eilt, so benimmt sich der deutsche König. Der allmächtige Universalpapst hat ihm, oh weh, den Prozess gemacht. Nun gilt es, sich zu verteidigen. Also lässt der König Notare und Zeugen zusammenrufen, um vor ihnen eine Gegenschrift, eben seine Appellation, aufzusetzen. Und zum Schluss ersuchen die Notare den König, seine Überzeugung von der Wahrheit des Inhaltes durch eine auf die Evangelien geschworenen körperlichen Eid zu bekräftigen. Dies Ansinnen wies nun aber der königliche Angeklagte doch zurück. Also sollten die Notare von einem königlichen Eid nichts schreiben? Und zum Schluss ersuchen die Notare den König, seine Überzeugung von der Wahrheit des Inhaltes durch einen auf die Evangelien geschworenen königlichen Eid zu bekräftigen. Dies Ansinnen wies nun aber der königliche Angeklagte doch zurück. Also sollten die Notare von einem königlichen Eid nichts schreiben? Merkwürdigerweise doch, so hören wir, aber das solle in einer sanfteren Weise geschehen. Wie nämlich? Ludwig erklärt sich bereit, die Wahrheit durch Berufung auf seinen dem Reiche geschworenen Eid, den der deutsche König bei seiner Krönung ablegte, zu bekräftigen. Der unbefangene Leser wird meinen, hier liegt doch bezüglich des Eides kein wesentlicher Unterschied vor. Und Zeumer, dem wir hier folgen, räumt das auch ein. In Wirklichkeit setzt ja in dem einen Falle wie in dem anderen der König seinen Eid für die Richtigkeit seiner Behauptung ein. Bei solcher kniffligen Unterscheidung wollen wir uns jedoch nicht aufhalten, sondern zur Hauptsache kommen. Wir wollen uns erzählen lassen, welch ein frevelhaftes Spiel hier angeblich mit dem gutmütigen, aber hiernach anscheinend reichlich dummen König Ludwig getrieben worden ist. Etwas Ruchloses ereignete sich, so verrät eine Quelle, im Dunkel der notariellen Kulisse. Aus böswilliger Absicht und im Zorn gegen Ludwig ließ sich der erste königliche Notar Ulrich der Wilde von den Minoriten zu einer Schlechtigkeit verleiten. Statt die vom König einzig genehmigte offizielle Fassung B der Appellation von Sachsenhausen, die nur Ludwigs Berufung auf seinen früheren Königseid enthielt, schickte der rachsüchtige Notar eine vom König verworfene erste Fassung A mit der Angabe des körperlichen Eides in die Welt hinaus. Die genehmigte Fassung B aber wurde vom bösen Notar Ulrich im Schranke verschlossen. Der Leser wird gebeten, jetzt seine Ruhe zu bewahren, er muss Seltsames vernehmen. Wenn er etwa die Meinung hegen sollte, den Schwindel mit der Vertauschung der beiden Fassungen der Appellation müsste doch Ludwig und seine Räte sehr bald bemerkt haben, so muss ich ihm leider aufgrund der Quellen mitteilen, der dumme König und seine dummen Räte haben nichts, jahrelang hindurch haben sie nichts von dem plumpen Betruge gemerkt. Erst als der Notar Ulrich viele Jahre nachher auf seinem Totenbett seine Untat selbst reumütig bekennt, erst da kommt die Bosheit an den Tag, erst da sieht der König mit Schrecken, wie tölpelhaft er einst hintergangen worden ist. Glaubwürdige Quellen berichten so, also muss sich die Sache wirklich und wahrhaftig so verhalten haben, beteuern uns die überlieferungsgläubigen Historiker. Doch mit diesen mittelalterlichen Quellen, das wissen ja auch meine Leser längst, hat es eine eigenartige Bewandtnis. Sie sind planmäßig gefälscht worden. Und siehe da, ein erstes Fälschungsanzeichen. Der Zeitgenosse, der uns das Schuldbekenntnis überlieferte, hat fatalerweise den bösen Notar Ulrich den Wilden mit dem unschuldigen Kanzler Ulrich von Augsburg verwechselt. Die Freveltat Ulrichs des Wilden und ganz besonders die Tatsache des Unentdecktbleibens seiner in Szene gesetzten Vertauschung will noch weiter bedacht sein. Überall im Reiche wurde, wie gesagt, die verworfene Fassung A publiziert und der König und seine Räte ahnten nichts. Sicher hat der Notar seinen Plan mit aller nur erdenklichen Sorgfalt und Schlauheit ausgeführt, meint der Leser, und wieder denkt er von mittelalterlicher Klugheit grundfalsch. Ulrich verschickte nämlich die nicht genehmigte Fassung A ohne genaues Datum und ohne Zeugennamen. Sehr dumm. Oh nein, sehr schlau von dem Manne, erklärt uns Zäumer. Ulrich durfte doch wohl nicht wagen, die von ihm untergeschobene Fassung mit dem Namen der Zeugen und Notare zu versehen, die bei der Publikation der B-Fassung zu Sachsenhausen zugegen oder beteiligt gewesen waren und wohl auch von der Eidesverweigerung des Königs und von seinem sonstigen Verhalten Kenntnis hatten. Ulrich scheint sich vielmehr damit begnügt zu haben, den von ihm in die Welt hinausgeschickten Exemplaren des A-Textes ein Jahresdatum in der kürzesten Form hinzuzufügen. Ein solches tragen die Handschriften A 4 und 5 in der Form Anno Domino 1324. Und Sie, lieber Leser, weil Ulrich so überaus dumm verfuhr, hat kein Mensch den Schwindel entdeckt. Wenn man nun aber nicht, wie die relativistischen Historiker, ein blinder Sklave der Überlieferung ist, so erkennt man bereits an diesem angeblichen Unentdecktbleiben, dass mit der geschilderten Bosheit und damit mit dem Appellationen selbst etwas nicht stimmt. Es besteht gar kein Zweifel, dieser schlaue Ulrich wäre mit seiner in Wahrheit so plumpen Betrugsmanöver bereits nach wenigen Tagen entlarvt worden. Schon dass diese königliche Kundgebung, dies hochwichtige staatsrechtliche Schriftstück, das überall lebhaft diskutiert worden wäre, ohne die notwendige Angabe der Notare und Zeugen und ohne genaue Datierung, ohne Tag und Ort in die Welt geschickt wurde, hätte alle interessierten Menschen stutzig gemacht. Die Zeugen, die Notare, die königlichen Räte, der König selbst hätten unweigerlich nach kurzer Zeit den dummen Schwindel entdeckt. Denn sie, Ludwig und seine Räte, haben selbst, so erzählt die Geschichte, einer Publikation des unterschobenen A-Textes beigewohnt. Seite 244, Anmerkung 1.